Ich habe einen kleinen Schatz. Ich habe einen kleinen Schatz, der geht mit mir hin und her. Und was er eigentlich will, das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe einen kleinen Schatz. Ich habe einen kleinen Schatz. Ich habe einen kleinen Schatz, der geht mit mir hin und her. Und was er eigentlich will, das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe einen kleinen Schatz.